sagst, wie das war, als wir uns damals verliebten. Aber das ist nicht wahr, wie ich das sah. Aber Träume sind nicht zu verbieten. Damals glaubte ich, ohne uns dreht die Welt sich nicht mehr um. Cornelia, du sagst, wie das war.